ist der Bummel auf. So manches Mal die Liebsten äußerst schwer verliert. Boots und Braces und uns früher von der Masse. In Kreise so geblieben, haben uns nie was sagen lassen. Damals wie heute, damals wie heute, damals wie heute, immer noch dieselbe Meute. Damals wie heute, damals wie heute.